Werner, wann kann ich die anderen 1000 Pistolen haben? Morgen, Herr Major, morgen. Ich brauche dein Schuldner nicht zu werden, aber ich will dein Rentmeister sein. Ich habe dich vorhin erzürnt, Werner. Bei meiner armen Seele, ja. Ich hätte aber doch so ein Tölpel nicht sein sollen. Nur weiter keinen Groll, lieber Major. Groll? Lies es in meinen Augen, was ich dir nicht alles sagen kann. Ach, wer ein besseres Mädchen und einen redlicheren Freund hat als ich, den will ich sehen. Franziska, nicht wahr?